Da gibt es einen Mann, der ist 40 Jahre alt, hat zwei Kinder und ist vom Beruf Bauingenieur. Ja, hat sich auf Brückenbau spezialisiert. Die Leute vom Fach sagen, doch, der hat was auf dem Kasten. Kurzum, er ist zufrieden. Dieser Mann bin ich. Das heißt, war ich oder werde ich gewesen sein. Denn in 2 Stunden wird das mit der Zufriedenheit ganz anders aussehen. Im Moment weiß ich das aber noch nicht. Obwohl es irgendwie scheint, als wüsste ich das doch schon. Als habe dieses Wissen bereits auf mich gewartet. Irgendwo in mir selbst. Das Ganze gleicht einem Theaterstück, in dem Darsteller und Zuschauer ein und dieselbe Person sind. Und wie im Theater sitzt der eine und schaut, der andere schwitzt, krakeelt und hofft zu gefallen. Letzterer weiß, wie das Stück ausgeht. Der andere? Naja, der andere sitzt eben im Dunkeln und guckt. Der Tod spielt übrigens auch mit. Ansonsten handelt es sich um eine bis zur Geschmacklosigkeit banale Geschichte. In einem Zug. Hörspiel von Holger Böhme. Toten weg. Hast du mal ein Auge auf den Kameraden? Ich rufe die Fritzen von der Mordkommission. Klar doch. Da rein, du Arsch! Schnauze! Handschellen bleiben dran. Kannst dich schon mal dran gewöhnen. Ich steige gerade in einen Zug. Entschuldigung, ist hier noch frei? Danke. Oh, Entschuldigung. Ich bin ein wenig nervös. Habe ich meine Brille? Ja, du hast deine Brille. Vor wenigen Tagen erhielt ich einen Anruf von einer Frau, die mich bat, ihrem Sohn eine Arbeit zu vermitteln. Huch, wir fahren ja schon. Ich fahre jetzt auf eine der Baustellen unserer Firma und treffe dort auf den Jungen und will versuchen, ihm eine Arbeit im Vermessungsbüro zu verschaffen. Ich habe einen Fleck auf der Hose. Egal, der Zug fährt doch schon. Die ganze Fahrt ist bestimmt ein Fehler. Warum mache ich das eigentlich? Keine Ahnung. Da sitze ich also in dem Zug und der Zug fährt und ich sehe aus dem Fenster und die Landschaft gleitet vorüber wie ein Film. Natürlich ist der Junge, mit dem ich mich treffe, mein Sohn. Gezeugt in einer Abschiedsnacht vor 21 Jahren. Und ebenso natürlich ist es, dass ich das nicht weiß. Warum aber fahre ich dann? Warum habe ich, der Protektionsklüngelei dieser Art verabscheut, nicht eine Sekunde gezögert, als sie anrief? Warum habe ich sogar versprochen, den Jungen unterzubringen? Und vor allem, warum wundere ich mich nicht über mein seltsames Verhalten? Ja, wie soll man wissen, was man nicht weiß? Wie soll man wissen? So, Mama, nun hast du ja deinen Willen. Ich sitze im Zug, bescheuert. Scheiße, aber bitte. Okay. Naja, treffe mich eh mit dem Typ. Klar, arbeitet der sowieso nicht für mich. Und wenn doch, nimmt er mich nicht. Ist auch okay. Wieso auch? Arbeit ist doch sowieso Blödsinn. Alles ist doch irgendwie Blödsinn. Das ganze Leben. Wenn ich wenigstens einen Joint hätte. Er wird dir helfen. Er wird dir sicher helfen. Ja, mein Gott, wer ist er denn? Jesus. Er wächst ihm hier Gras aus der Tasche. Ich bin okay. Verstehst du, ich bin okay. Ich brauche keine Hilfe. Mama, versteh das doch mal. Ich bin okay, ja? Bitte. Sehr geehrter Herr Dr. Schade, wie dick der geworden ist. Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 22.06. Und dennoch diese unmögliche Sekretärin hat. 22.06. teile ich Ihnen mit, der sich auf dem Posten gehalten hat. Unglaublich. Dass die von Ihnen erstellte Mängelliste des betreffenden Brückenabschnitts. Hannelore musst du anrufen. In den Punkten 1, 7 und. Wo habe ich denn? Ach, hier. 1, 7 und 12. Bestimmt wird sie sauer sein. Ich sag einfach, ich hatte ein Bewerbungsgespräch. Stimmt ja auch. Und? Wirst du Maria erwähnen? Besser nicht. Dass ich mich mal mit ihrem Sohn treffen würde. Dass ich sie überhaupt noch einmal zu Gesicht bekommen würde. So, los jetzt. Disziplin. So, Ihre erstellten Mängelliste. Wo ist denn bloß diese verdammte Liste? Schade, ist doch so etwas von einem inkompetenten Rindvieh. Was haben wir denn mit der Stahlarmierung zu tun? So, in den Punkten 1, 7 und 12. Sieht so also gut aus. Vielleicht ist ihr Sohn ganz patent. Hast du ihr gegenüber ein schlechtes Gewissen? Nein, habe ich nicht. Muss ich auch nicht. Stahlarmierung. Oh, das ist ja das Talent der Frauen. Frauen schaffen es ja, einem selbst dann ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn man tut, was sie sagen. So, nun bin ich vollends durcheinander. Hannelore muss ich anrufen. Hannelore muss ich anrufen. Und, wer kommt? Thomas Fritz von der Mordkommission. Aber es dauert einen Moment, der hat nächsten Schuss. Ich will was trinken. Schnauze! Jetzt auch dauern mit seinem Buckel. Weißt du noch, hier bei der Verabschiedung von dem Alten, da konnte er doch kaum auf dem Podium stehen. Genau, es war herrlich. Naja, ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Stimmt. Mann, war ich voll Hilfe. Na, dann fang ich schon mal an mit dem Knaben. Willst du die Untersuchung nicht dem Fritz überlassen? Was gibt's hier groß zu untersuchen? Der hat doch einen Knall. Die haben doch heute alle einen Knall. Durchs Fernsehen, durch alles. Die sind doch sogar zum Wichsen zu faul. Das stimmt. Hey, Freundchen, erklär uns das mal. Du fährst also mit dem Zug. Ah! Und nach ein paar Stunden rappelst dich. Du stichst einen völlig Unbekannten nieder. Hä? Sag mal, das ist doch krank. Sag's mal selber. Kapiert doch gar nichts. Seid sowas von bescheuert, ihr beiden. Siehst du, der verlangt doch richtig nach ein paar in die Fresse. Ha! Pass mal auf. Dann kommt bestimmt wieder so eine Psychologin. Die sieht das alles ganz anders. Für die sind wir die Trottel. Und der Goldjunge hier, der hatte da eine schwere Kindheit. Vater abgehauen. Ja, genau. Und die Mutti hat ihn nicht rangelassen. Richtig. Sexuell frustriert, zum Wichsen zu blöd. Und dann wird eben ein bisschen mit dem Messer in der Weltgeschichte rumgestochert. Genau, ist doch menschlich. Schuld ist die Gesellschaft. Oder die Wende. Die EU-Erweiterung. Der Kapitalismus. Rot-Grün. Also wir. Genau, so wird's werden. Heute gibt's keine Verrückten mehr, nur noch. Ah, das war kein Unbekannter. Was? Das war kein Unbekannter. Ja, hallo? Hannelore, ich bin's. Ich... Hallo? Hallo? Hannelore? Kein Empfang. Weil sie böse war, fanden sie die Brüderlichkeit. Was ist denn mit ihm los? So ein junger Kerl und... Naja, Arbeitslosigkeit, Fernsehen, keine Perspektiven. Wahrscheinlich eine Pille zu viel eingeschmissen. Ja, Hannelore, ich bin's. Du, ich... Perspektive muss man sich selber schaffen. Hallo? Wieder nicht. Und als sie Verbrecher waren, schrieben sie die Gesetzbücher. Ja, Hannelore, pass mal auf, ich sitze im Zug und... Hallo? Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Warum bin ich bloß gefahren? Ich werf mein Leben weg, hä? Huh? Klar, ich werf mein Leben weg, Mama, ich... Was weißt du denn überhaupt schon von meinem Leben, ne? Jeder kennt doch sowieso nur ein Leben, seins. Und du kennst dein Leben, Mama, ne? Das glaube ich wirklich nicht, dass du dein Leben kennst. Sie wurden böse. Böse. Steig aus, Mama. Ich steig einfach aus. Das ist so total scheiße, dass ich überhaupt losgefahren bin. Was soll ich denn da? erfanden die Sprache. Und mit der Erfindung der Sprache kam der Tod in die Welt. Alter, hey, Pierre. Ist ja gut, Alter, ich bin's. Jeder ist es. Du bist ja vollkommen zugedröhnt, Alter. Hast du was bei? Ich meine, es gibt schon irgendwas. Ich meine, du hast doch was dabei. Ich könnte was brauchen. Wir sitzen alle im gleichen Zug. Alter, was hast du genommen? Du bist ja total drauf. Schöne Jacke. Ey, komm, das kannst du vergessen. Ja. Schöne Jacke. Hey, Pfoten weg. Pfoten weg von meiner Jacke. Ey. Schöne Jacke. Ey, nimm die. Raus! Ich sitze immer noch im Zug. Davon, dass mein Sohn nur 3 Abteile weiter sitzt, weiß ich nichts. Ich weiß ja nichts von seiner Existenz und kenne ihn gar nicht. Genauso wenig, wie ich meine eigene Existenz und mich selber kenne. Doch in solchen Fällen gleicht die Wahrheit einer Bananenschale. Früher oder später rutscht man darauf aus. Wie hast du eigentlich gelebt? 21 Jahre. Entschuldigung, stört es Sie, wenn ich das Fenster kurz öffne? Felder. Ach so, ja, Felder. Geht ja gar nicht. Und alles liegt brach. Ah, ein Reh. 2. Ey, da ist noch eins. Das wäre nichts geworden mit uns, Maria. Die Liebe war riesengroß, aber... Liebe ist nicht alles. Nicht für einen Mann. Ich hatte immer das Gefühl, dass du etwas von mir willst, das ich nicht bin. Wie wir damals geredet haben. Ganze Nächte geredet. Ich glaube, geschlafen haben wir gar nicht. Und immer irgendwie wichtige Themen. Gesellschaft, Politik, die Liebe, Psychologie. Das heißt, meistens habe ich ja nur zugehört und dich angesehen. Dem Klimpern deiner Armreifen gelauscht, wenn du gestikuliert hast. Und an das gedacht, was nach dem Reden kommt. Nach der Politik und der Psychologie und nach... Hier, Alice Müller, Drama des begabten Kindes. Maria. Ob sie noch diesen Leberfleck hat? Natürlich hat sie ihn noch. Verschwindet ja nicht einfach. Ich sollte besser arbeiten. Wenigstens den Brief an diesen bekloppten Schale fertig machen. Oder Hannelore nochmal anrufen. Vor ein paar Jahren habe ich eine Dokumentation gesehen im Fernsehen über Ulrike Meinhof. Da habe ich plötzlich an dich denken müssen. Maria, die sah doch ganz anders aus. Komisch, in dem halben Jahr, als wir zusammen waren, da habe ich immerzu an dich gedacht. Immerzu, jede Sekunde, jede Millisekunde der Sekunde. Und dann 21 Jahre überhaupt nicht. Oder nur ganz selten, bloß so blitzartig wie bei dieser Fernsehsendung. Vielleicht war das eben alles mit uns doch mehr so sexuell. Aber darauf kann man ja kein Leben aufbauen. Oder doch? Was heißt schon Leben aufbauen? Das denkt man mit 20. Das ist eher das Leben, das uns baut. Solche Überlegungen sind nicht meine Stärke. Die Statik einer Brücke, die kann man berechnen. Aber doch keine Frau. Ich war nicht der richtige Mann für dich. Du brauchtest einen, der sich als Sandkorn versteht oder als Kiesel im Getriebe. Das wollte ich nicht sein. Ich wollte ein Rädchen sein. Ja. Ein mittelgroßes Zahnrad in einem Getriebe, das sich dreht, in andere greift und so etwas antreibt. Ja, egal was. Natürlich nicht egal was. Ich bin schon wieder ganz verwirrt. Mit 20, wenn man verliebt ist, noch dazu, redet man doch so. Aber später sieht es doch irgendwie alles anders aus. Ich bin glücklich verheiratet. Hannelore und ich verstehen uns ausgezeichnet. Die Töchter, beide auf dem Gymnasium. Elisa, Durchschnitt 1,5. Antonia, 2,0 glatt. Ich habe eine Arbeit, die ich für wichtig halte. Ich meine, mehr ist doch nicht zu holen. Hast du sie eigentlich gefragt, was sie beruflich macht? Seltsam, ja. Naja, ich war eben so überrascht. Und da fing sie auch gleich an. Von dem Jungen, sein Drogenproblem. Arbeiten will er nicht. Lehre hingeschmissen, Studium hingeschmissen, alles hingeschmissen. Und, hat sie jemanden? Ich glaube nicht. Und der Vater von dem Jungen? Du hättest mir fragen sollen. Ha, da steht eine Vogelscheuche. Ich glaube, ich habe keine Vogelscheuche mehr gesehen seit... Der Leberfleck. Und schon tauchen unerwünschte, aber ersehnte Bilder in mir auf. Maria nackt auf dem Bauch liegend, Die Armreifen funkeln verführerisch. Das Leben eines Mannes wird im Wesentlichen bestimmt durch Schuldgefühle und unerfüllte Wünsche. Wie schön sie war. Vor allem, wenn sie... Schluss jetzt. Was ist denn bloß los mit mir? Was ist denn los mit dir? Damals konntest du doch immer nicht genug bekommen. Und dann hat sie mich abserviert. Ich hab mir damals bald die Pulsadern aufgeschnitten. Ich hab geschrien vor Qual. Ich musste mein Studium abbrechen. Jetzt braucht sie dich. Tja, sieh an, weil der Rotzlöffel Spirenzchen macht. Wenn ich jetzt mit ihr schlafen könnte. Schluss, Schluss damit. Fritz kommt. Servus. Da sind wir also. Au, au, mein Kreuz. So, ihr zwei Hübschen. Ihr verschwindet jetzt mal. Der junge Mann und ich, wir haben Geheimnisse. Was? Walter, mach uns doch mal eine schöne Kanne Kaffee. Soll ich nicht lieber... Aber nicht doch, nicht doch. Geht, ihr Hübschen. Schaut mal, was in der Glotze kommt. Bitte. So. Unterhalten wir uns. Du willst dich natürlich nicht mit mir unterhalten. Das ist normal. Für dich bin ich nur ein fetter, alter Quatschkopf. Und recht hast du. Ich bin fett und ich bin alt und neulich war ich beim Arzt und nachdem der mich abgehorcht hat, ist der ans Fenster getreten, hat hinausgesehen und dann hat er sich umgedreht und gesagt, es wäre vor der Hand nichts zu finden, aber in seinen Augen. Verstehst du? In seinen Augen habe ich gelesen, alter Freund, lange wird's nicht mehr gehen. Ja, so sieht das aus. Trotzdem bin ich im Moment immer noch das Beste, was dir passieren konnte. Tja, so kann's manchmal gehen. Wenn du mit mir nicht sprechen willst, musst du mit den anderen reden. Die sind nicht fett, die sind schlank und gebildet. Die haben alle was studiert. Da kommen die Psychologen. Die lassen keinen Stein auf dem anderen. Da kriegst du ein Borderline-Syndrom verpasst oder ein Ödipus-Komplex. Die traktieren dich mit dem, was du am meisten hast. Mit Verständnis. Ich habe mit deiner Mutter telefoniert. Und? Na, was hat sie denn gesagt? Sie ist natürlich sehr besorgt. Aber ich konnte sie erst einmal beruhigen. So, nun erzähl. Aber nichts von dem, was im Zug passiert ist. Da ist die Spurensicherung dran. Red du mal, was dir so durch den Kopf geht. So einfach so. Ich sitze immer noch im Zug. Ich rutsche unruhig auf meinem Platz herum. Ich bin erregt. Mir scheint die anderen Reisenden, ein dicker Mann und ein junges Mädchen, ergreifend reizlos, mustern mich bereits misstrauisch. Gedanken und Bilder wirbeln in meinem Kopf wie Schneeflocken in einem Sturm. Aber jetzt zieht sich mein Denken auf einen Punkt zusammen. Der Junge ist gerade 21 geworden, hat sie gesagt. Warum hat sie das gesagt? Soll das heißen, dass... Nein, unmöglich. Unsere letzte Nacht zieht vor mir auf. Sie weint, ich rede. Ich sage Dinge wie Verantwortung, Pflicht, Gesellschaft. Das Herz tut mir weh. Ich schnappe nach Luft und schaue starr aus dem Fenster. Nein, unmöglich. Unmöglich, das kann nicht sein. Ich bin nicht der Vater. Ich kann gar nicht der Vater sein. Doch, du kannst. Nein. Aber dann hätte sie doch schon viel früher, schon wegen der Alimente und so. Wenn Hannelore das erfährt. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich beruhigen, ich muss mich beruhigen. Es ist nicht so. Nein, nein, nein, nein. Ich muss mich beruhigen. Ich entscheide jetzt, dass es nicht so ist. Entscheidung fällt das Leben, nicht wir. Das habe ich selbst vorhin gesagt. Schluss jetzt, Schluss. Was für ein Tag. Ich gehe jetzt einen Schnaps trinken. Gestatten Sie bitte. Nimm deine Flossen weg, du Fettklops. Danke sehr. Was ist bloß los mit mir? Die Frau ist wirklich Gift für dich. Danke. Danke sehr. Pierre, scheiße. Scheiße, Mann, ich brauch was. Wo ist der jetzt? Wo ist der? Siehst du, Mama? Ich schaff's nicht mal bis hin. Ich schaff's einfach nicht. Nicht mal wenn ich das wollte. Es ist kein Leben für mich. Echt? Scheiße. Ich steig aus. Ich steig jetzt aus, Mama, okay? Jetzt, okay? Gerade bin ich auf dem Weg in die Metropa. Ich bin sehr erregt und irgendwie auch wütend. Jetzt fährt der Zug samt meiner Wut in einen Tunnel und da plötzlich... Scheiße! Boah, was ist denn hier los? Sehr geehrte Fahrgäste, wir halten aufgrund eines technischen Problems. Den Lichtausfall bitten wir zu entschuldigen. Unser Team bemüht sich, den Fehler so schnell wie möglich zu beheben. Um Unfällen vorzubeugen, bitten wir Sie, Ihre Plätze bis zum Einschalten des Lichtes nicht zu verlassen. Lassen Sie mal zu. Wir danken Ihnen. Geh doch mal zur Seite, Wichser. Sie geht doch mal zur Seite. Sie haben mich getreten. Jetzt reg dich mal ab, ich will hier einfach nur durch. Nicht in diesem Ton, ja? Ja, halt die Klappe, ich will hier vorbei. Haben Sie die Ansage nicht gehört? Doch, habe ich gehört, ich will hier raus. Ja. Sie können hier nicht weiter. Warum kann ich nicht vorbei? Wer bist du überhaupt? Verdammt nochmal, Sie können hier nicht weiter. Scheiße, Mann, ich will hier durch. Wir stehen in einem Tunnel, es ist stockdunkel hier. Halt die Klappe, ich will hier vorbei. Normal sprechen können Sie wohl gar nicht, was? Ja. Was laberst du? Vollständige Sätze bilden oder mal bitte sagen. Ja, wo bin ich jetzt hier gelandet? Du laberst mich hier vor, ich sehe dich doch überhaupt gar nicht. Das hat mir gerade noch gefehlt. Hoffentlich kein Unfall. Nichts Ernstes. Und das Früchtchen hier. Scheinbar nicht alle Tassen im Schrank. Um ehrlich zu sein, ich bin ziemlich mit den Nerven runter. Die Dunkelheit, dieser junge Mann, das wirkt irgendwie bedrohlich. Eine Belastung von 5000 Kilopond statt. Eine 25er Mauer hält eine Belastung von 5000 Kilopond statt. Redest du mit dir selber, oder was? Ja, offen gesagt, ich habe Platzangst. Und da versuche ich mich irgendwie zu konzentrieren. Ja, um mich abzulenken. Und da reden Sie von Ihrer Arbeit? Ja, von meiner Arbeit, genau. Aha. Ich bin Bauingenieur. Großartig, das klingt sehr aufregend. Ja, mir macht meine Arbeit Spaß. Hurra! Es ist abwechslungsreich, man ist viel an der frischen Luft. Wenn Sie meinen, das... Ja, meine ich. Wollte ich jetzt auch wie alt sind Sie überhaupt? Wie alt sind Sie? Wir halt den Rand, echt. Also? 21. Sehen Sie? Genau, halb so alt wie ich. Genau, nur halb so blöde. Sie haben einen recht großen Rand, junger Mann. Fuck you, echt. Sie haben doch wahrscheinlich noch nie in Ihrem Leben gearbeitet. Ja, da könnten Sie sogar recht haben. Und ich habe es auch nicht vor. Ja, das dachte ich mir. Ja, das dachte ich mir. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Hauptsache Spaß und so. Fun, Event, Party machen, wie das jetzt. Das passiert aber jetzt nicht. Das heißt ja, Party bezahlt's ja. Darf doch nicht wahr sein. Ich bin froh, wenn ich abends das Gefühl habe, meine Pflicht getan zu haben. Und ich muss mir von nichts tun, wie Ihnen das nicht vorwerfen lassen. Ich sag doch gar nichts mehr. Diese Idioten sollen das scheiß Licht anmachen. Nee, ist ja gut. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns setzen. Ich setze schon. Achtung. So, Entschuldigung. Habe ich Sie getreten? Nee. Was schreit denn der immer nur? Ah, ey, Pierre. Komm doch mal her. Pierre, komm doch mal rüber. Kennen Sie den? Ey, Alter. Ey, ich bin's. Und als Sie Verbrecher waren, da schrieben Sie die Gesetzesbücher. Ja, ey, Alter, komm doch mal her. Und dann kam das Leid. Und sie gewannen es lieb und sagten, es mache sie ja besser. Schöne Jacke, was, schöne Jacke. Dabei hast, ich kann sie fühlen. Hey, nimm die Hände weg. Ey, Alter. Hey, lass aufhören. Du, hey, Alter. Du, schöne Jacke. Hey, Jacke. Hey, schöne Schluss. Jacke. In die Fresse. Nimm die Hände auseinander. Weg. Auseinander. Hey, Arschloch, pass auf. Auseinander. Arschloch. Das Licht geht an und ich, Brückenbauingenieur mit Bäuchlein und wenigen Haaren, finde mich auf dem Gang eines Zuges mit zwei mir unbekannten drogenabhängigen Jugendlichen. So, komm, jetzt lass ihn los. Ja, haut doch Schnapp. Ich werde mich über Sie beschweren. Ich zeig Sie an! Verehrte Fahrgäste, wir bitten Sind Sie verletzt? Nee, geht schon. Lichtausfall zu entschuldigen. Wir werden die Fahrt in wenigen Minuten fortsetzen. Ich sehe mich im Zug stehen. Ich sehe mich den Jungen ansehen. Ich denke irgendwas, weiß aber nicht was. Wie heißen Sie? Was? Alf. Wie weiter? Was soll das denn jetzt? Ich will das wissen, nur so. Kaminski und tschüss. Ist es. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Vater geworden nach nur 10 Minuten Schwangerschaft. Weiter. Ich bin nicht krank. Und abhängig bin ich auch nicht. Ab und zu nehme ich mal was. Wer denn nicht? Weiter. Sie. Sie und meine Mutter und diese ganze scheiß Welt können mir gestohlen bleiben. Mir reicht's, wenn ich zu essen habe und nicht nackt herumlaufen muss. Das reicht mir. Mehr will ich gar nicht. Der eine arbeitet, der andere nicht. Na und? Wo ist der Unterschied? Wo ist überhaupt der Unterschied von irgendwas? Aber für die Drogen brauchst du Geld. Ach, das geht schon irgendwie. Warum kann man mich nicht in Ruhe lassen? Ich frage mich das. Sie reden davon, dass sie alt sind und fett. Selbstmitleid. Das ist ihre Droge. Nur ist sie eben zufällig nicht verboten. Der Typ da im Zug, der quatscht die ganze Zeit von seiner Arbeit, wie wohl er sich fühlt, wenn er abends nach Hause kommt und das Gefühl hat, seine Pflicht getan zu haben. Droge. Meine Mutter lebt nur in der Vergangenheit. Erzähl von den Protestmärschen, von Friedensaktionen, Umweltschutz, Frauengruppen. Aber dann heulen, wenn der Sohnemann mal einen Joint raucht. Drogen. Das sind alles Drogen. Ihr habt eure Drogen, ich hab meine. Weiter nichts. Wenn Sie mich jetzt sehen könnten. Ich irre durch den Zug. Eine 25er Mauer hält. Entschuldigen Sie bitte. Ich rede mit mir selbst. Danke. Nichts ist so, wie es scheint. Nichts ist so, wie es scheint. Ich kann nämlich meine Abtei nicht finden. Entschuldigung. Suche überall. Gestatten Sie bitte. Und habe plötzlich das absurde Gefühl, in einem anderen Zug zu sein. Ich laufe in die eine Richtung, der Zug aber bringt mich in die entgegengesetzte. Vielleicht ist die Wahrheit auch nur eine Droge. Wem redest du da überhaupt? Wer bist denn du? Ich bin ich. Ich? Das ist ein anderer. Jetzt komm, wir müssen das Abteil suchen. Den Jungen. Was geht dich der Junge an? Er ist mein Sohn. Er ist mein Sohn. Ist er nicht. Ich habe meinen Sohn gesehen. Er war es. Na, jetzt, ich glaube, jetzt sollte ich mich mal ein bisschen beruhigen. Eine These, die sich auf eine These gründet, die sich auf eine These gründet, die sich auf eine These gründet. Ich bin erregt. Merken Sie? Ich bin erregt. Du hast eine Frau. Gut, ja, ich habe eine Frau. Hannelore. Aber es gibt doch gewisse Gesetzmäßigkeiten. Ja, die gibt es. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eine 25er Mauer hält einer vertikalen Belastung von 5000 Kilopond statt, ja? Ja. Plus minus 15% sicher. Ja, du hast recht. Natürlich habe ich recht. Na, und wenn doch? Wenn man dich so ansieht, kann man ja fast glauben, du freust dich. Ich mich freuen? Und Hannelore? Ja, Hannelore. Hannelore und... Hör auf! Ich habe einen Sohn. Ihn. Wir haben Verantwortung. Verantwortung. Es gibt 5 Milliarden Menschen. Dein Körper produziert mal 5 Milliarden. Rechne einen Unsicherheitsfaktor von 5 Millionen hinein, denn da hast du deine Verantwortung. Was ist denn das für eine Scheißrechnung? Dann. Sorry, kann ich hier mal, danke. Hab ich auch mal so Ende wie Pierre? Wohin fährt er denn überhaupt? Er ist sicher abgerückt. Hat sein Sozialarbeiter hier gelinkt, wahrscheinlich. Ne? Scheiße, scheiße, Mann! Wo ist der nur? Sorry, ich müsste. Na. Es wird nichts, Mama. Es wird nichts mit uns, überhaupt nichts. Ich verstecke mich im Wald und du stehst draußen und du schreist mich an und du heulst und du suchst mich und immer noch ein Leben lang. Es ist sinnlos, Mama. Das ist völlig sinnlos mit uns. Zweifel sind wie Fäden, die aus einem Pullover heraushängen. Ziehst du daran, stehst du bald nackt da. Aber. Eine Brücke muss schwanken, wenn sie halten soll. So, jetzt stehe ich am Ende des Zuges, dort, wo man auf den Weg zurücksieht, den man zurückgelegt hat, von dem man sich aber gleichzeitig mit rasender Geschwindigkeit entfernt. Ich rede mit mir selbst. Bin verrückt geworden. Na prima. Mit der Erfindung der Sprache, da kam der Tod auf die Welt. Oh, bitte nicht schon wieder. Und wenn das jetzt mein Sohn wäre? Du hast keinen Sohn. Irgendwie sieht dieser Freak so aus, wie du dich fühlst. Stimmt's? Wieso? Wie fühle ich mich denn? Verloren. Und Mama, wenn ich so ende wie Pierre, ist auch okay. Ne? Ich meine, alles ist besser als Schrank fahren und Wecker stellen und Berge aus der Krippe abholen. Das kann doch kein Leben sein. Ich meine, so kann das doch nicht gemeint sein. Da muss doch noch irgendwas anderes sein. Aber was, hä? Mama, was? Scheiße, hä? Das weißt du jetzt auch nicht. Entschuldigung, ich hab mich in der Richtung geirrt. Die Metropa ist vorn. Ja, na nu, halt es mir nu. Bleib bloß weg. Furchtbar, diese Gestalt. Eigentlich sollte man ja Mitleid haben. Hat man aber nicht. Ich habe mich etwas beruhigt. Ich starre auf die Gleise, die dahin rasen. Mein Puls ist ruhiger, die Nieren arbeiten, die Leber, mein Gehirn, alles arbeitet, unabhängig von mir. Der Junge ist jetzt genauso alt wie ich damals. Das war das mit Maria, wie sie gerade auf dich gekommen ist. Der schüchterne TU-Student mit Brille und Rechenschieber, ob er seine Mutter genauso sieht wie ich sie sah? Natürlich nicht. Blödsinn. Wie war ich damals? Wir waren anders. Wir haben auch mal blau gemacht, aber sowas, ne, das hat's bei uns nicht gegeben. Du warst genauso. Nur du hast dich viel weniger getraut, so zu sein, wie du sein wolltest. Das hatte dein Sohn voraus. Das ist doch nicht mein Sohn. Hallo, Sie. Hallo. Hallo. Bleiben Sie, wo Sie sind. Gib mir deine Jacke. Mir ist kalt. Hey, was soll das? Loslassen. Lassen Sie los. Schöne Hören Sie Jacke. Auf. Schöne Jacke. Loslassen. Oh, schöne Jacke. Weg mit dem Messer. Weg mit dem Messer. Der Tod braucht eine neue Jacke. Schöne Jacke. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Ja. Ja, danke. Ist er tot? Nein, aber fast. Selber schuld. Ich bin so lange bei den Bullen, ich kann mit dem Wort Schuld nichts mehr anfangen. Bedauerst du manchmal, dass du deinen Alten nicht kennst? Im Gegenteil. Im Gegenteil? Männer wollen immer, dass ihre Söhne das Leben führen, das sie selbst gern geführt hätten. Aber wenn sie es dann machen, dann werden sie verrückt. Am Pier kann man es doch sehen. Vater Oberarzt, Kohle ohne Ende, Privatschule und so, der ganze Scheiß. Den Wahnsinn getrieben hat ihn sein Alter mit seinen Erwartungen. Was starren Sie mich so an? Ich denke an meine eigenen Kinder und überleg, ob du recht hast, Söhnchen. Nennen Sie mich nicht Söhnchen. Überlegen führt zu nichts. Träumen ist besser. Träumen. Sag ich doch, träumen. Ja, es gibt verschiedene Träume. Manche sind so, dass du die Wirklichkeit vorziehst. Wenn du Drogen nimmst, ist es ja nicht so, dass irgendwas dazukommt. Etwas wird dir genommen. Die Angst. Ein Schleier, der auf dir liegt, der dich vor dir selbst verbirgt. Oder vor anderen. Oder vor den Farben. Den Gerüchen der Welt. Ich war neulich im Theater. Meine Frau mag das. Da bin ich eingeschlafen. Als ich wieder wach wurde, war schon der zweite Akt und die Dekoration hatte gewechselt. Da war ich sehr erstaunt. Erst dann habe ich gemerkt, auch wieder nur Theater. Was passiert, wenn er stirbt? Dann gehst du ab. Aber mach dir nichts draus. Im Knast gibt's auch Stoff. Meine Mutter tut mir leid. Du musst dir doch nicht leid tun. Alles ist sinnlos, hast du eben gesagt. Also auch dein Mitleid. Sie tut mir aber trotzdem leid. Sie ist wie so ein kleines Mädchen. Sie macht sich Illusionen. Illusionen? Worüber? Über dich? Nein, über alles. Die Menschen und so. Wie das alles so läuft. Das sieht die irgendwie... Ich weiß auch nicht. Sie merkt einfach nicht, was abgeht. Was geht denn ab? Was geht ab? Was geht ab? Sie wollen mich wohl verarschen. Aber ich falle nicht mehr herein auf die Scheißtour. Er ist tot. Das geht ab. Ich habe ihn erstochen. Gut. Ich hätte es auch lassen können. Der hätte irgendwo auf dieser Scheißwelt irgendeinen anderen erstochen. Der Witz ist, das macht überhaupt keinen Unterschied. Überhaupt keinen. Das ist, was abgeht. Scheiße, Mann, ich will einen Joint. Ich denke, du bist nicht abhängig. Und wenn ich abhängig bin, ist auch scheißegal. Wir sind doch alle abhängig. Alle sind wir abhängig von dieser Scheißwelt. Die Welt ist scheiße, deshalb sind auch wir scheiße. Vielleicht ist es aber auch genau andersherum. Es gibt kein andersherum, das ist dasselbe. Trotzdem wäre es dir lieber, wenn er durchkommt. Das ist mir egal. Gut, okay. Besser wär's. Das sehe ich auch so. Und darum rufe ich jetzt mal nochmal im Krankenhaus an. Und wenn ich wiederkomme, erzählst du mir, was los war. Da im Zug. Ich liege, die Schienenstöße schlagen, mein Herz schlägt. Ich bin nicht bei Besinnung. Bilder schwimmen heran, träge. Ich sehe mich als Kind und einen kleinen Fisch, einen Kaulbarsch, den ich geangelt habe, mit einer umgebogenen Sicherheitsnadel in einem Tümpel von einer Brücke. Meine Tochter sehe ich, Elisa. Wir sind in der Notaufnahme. Sie ist noch klein und in eine Scherbe getreten. Bleich sitzt sie vor bleicher Wand. Ich rufe mich selbst, werde wach, komme hoch, aber ich höre mich nicht. Ich habe Schmerzen. Kommt jetzt der Tod hier auf dem Gang eines Vorortzuges? Herrlicher Baikal, du heiliges Meer. Und ist er jetzt abgekratzt? Auf eine Lachstonne will ich dich zwingen. Mal unter uns Junkies. Ich habe Angst vor dem Sterben. Vor allem, wenn ich junge Leute wie dich erlebe. Wir waren auch verzweifelt. Aber feige waren wir auch. Die Feigheit war größer als die Verzweiflung. Bei euch ist das nicht mehr so. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Wenn wir, du weißt schon, die Fettsäcke, die mediterranen Spießer, na wir eben, wenn wir mal nicht mehr sind. Unsere Welt war schon schlimm, eure wird schlimmer. Verschonen Sie mich mit Ihrem Gequatsche. Ist er tot? Ist er tot? Das erzähl ich dir, wenn du ausgepackt hast. Also rede. Diese Welt ist so eingerichtet, dass immer die Dümmeren das Sagen haben. Sag ich doch, also red schon. Hallo. Aufwachen. Komm zu dir. Ja, nun ist ja mal gut. Ich komm ja schon Mach zu mir. Mach die Augen auf. Die Augen sind offen. Ja, so. Deine Mutter heißt Maria, stimmt's? Ja, stimmt. Woher wissen Sie das? Ich... Bleib liegen. Ich hab Schmerzen. Ja, bleib liegen. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich hab das alles nicht so gewollt. Warum hast du ihn gesucht? Ich weiß es nicht. Ich wollte... Ich weiß es nicht. Und dann? Er rief um Hilfe. Dieser Typ da, der aus dem Tunnel. Ich bin hin und da war Pierre schon an ihm dran. Scheiße. Mann, bitte geben Sie mir eine Zigarette. Weiter! Pierre ist gefährlich. Der Typ ist voll krass. Wenn der drauf ist, ist der voll daneben. So mit Horror- und Snuff-Movies glotzen. Echt ganz krass. Ich wollte ihm das Messer entreißen. Dabei ist es passiert. Hör auf, Hilfe! Pierre, Hilfe! Hör auf! Hilfe! Hör auf! Scheiße! Ah! So, er ist fertig, Pierre. Hör auf. Ist gut. Schöne ist gut. Jacke. Pierre. Du schöne Jacke. Ja, schöne Jacke. Schöne gut. Jacke. Schluss. Hör auf. Du bist. Ja, ich du bin. Du bist. Ja, ich bin's. Hör auf. Ist gut. Komm. Ja, ist gut. Komm, hilf mir. Pierre, du bist ich fertig. Ich schaff's nicht allein. Komm. Hör jetzt auf. Wir stechen ihn ab. Nein. Diese Schwein. Nein, hör jetzt auf, Die Pierre. Die Anständigen sind alle Faschisten. Gib mir das Messer. Gib mir das Messer. So ist gut. So ist gut. Pierre. Wir baden in seinem Blut. In seinem Blut. Und werden wieder jung. Ja. Ich hatte ihm das Messer schon abgenommen. Das war leicht. Dann haben die Drogen schon zerfressen. Ja, was ist? Sprich weiter. Ich sag gar nichts mehr. Ihnen traue ich noch lange nicht. Ich kenne euch Bullen. Junkie sticht Junkie ab, weil der ihm keinen Stoff geben wollte. So ist eure Schablone. Das glauben Sie doch eh. Sagen Sie es doch. Überlass es mir, was ich glaube. Lass es meine Sorge sein. Er ist in das Messer gerannt. Er wollte es. Ich meine, er wusste, was er tat. Das waren nicht die Drogen, das war er. Und woher weißt du das so genau? Ich habe es gesehen. In seinen Augen. Und ich sage Ihnen noch was. Ich wollte es auch. Ich hätte das Messer wegwerfen können. Habe ich aber nicht. Ich wollte es auch. Sein Leben gegen meins. Seins gegen meins. Ja. Jetzt will ich in meine Zelle. Immer schön langsam, mein Junge. Hier ist das Zeug. Aber von mir haben sie es nicht. Ich bin auch nicht dafür. Ich bin dagegen. Gib her. Gib schon her. Hier, Chef. Beste Ware, mein Junge. Aus der Asservatenkammer. Methoden sind das Neve. Nimm's. Hast es verdient. Scheiße, lassen Sie das. Was? Scheiße, lassen Sie das. Ich brauch das nicht mehr. Chef, was er da draußen, der will zu Ihnen. Redet wirres Zeug. Er sagt, er wäre im Zug mit dabei gewesen. Na dann herein mit dem Mann. So, jetzt bin ich nicht mehr im Zug. Das Stück nähert sich dem Ende. Bald fällt der Vorhang. Der Zuschauer ist aufgestanden. Ich bin aufgestanden und gehe auf die Bühne. Los, hier, gehen Sie rein. Immer herein, Spatz. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich... Ganz ruhig. Sie sind? Der Typ aus dem Zug. Ich bin der Vater dieses jungen Mannes hier. Was? Scheiße, Unsinn. Ich war im Krankenhaus. Wie es aussieht, wird der Junge durchkommen. Weiß ich bereits. Ich möchte eine Aussage machen zugunsten meines Sohnes. Ich war Zeuge. Du bist nicht mein Alter. Doch, erstens, ich... Und zweitens hast du auch nichts gesehen, weil du ohnmächtig am Boden lagst. Es war Notwehr. Dieser andere hat nämlich meinen Sohn mit dem Messer angegriffen. Du spinnst doch. Du lagst am Boden, hast nichts mitbekommen. Natürlich war das so. Ich habe es doch gesehen. Ich sagte doch, überlass das mir, was ich glaube oder was nicht. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dein Vater hat recht. Ja. Was soll es jetzt hier werden, eine Märchenstunde, oder was? Ja, was, warum nicht? Ja, was ist jetzt? Dann darf ich meinen Sohn mitnehmen? Sie können ihn mitnehmen. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Ja, nee, ist klar. Chef, ich hab mir das nochmal überlegt. Ich kann's nicht machen, ich bin dagegen. Wenn jetzt schon die Polizei die scheiß Drogen verteilt, wo soll denn das hinführen? Ja, das... Eigentlich hat er recht. Was? Habe ich recht? Ja, natürlich habe ich recht. Hier, nimm das Zeug mit raus. Räum's wieder ins Regal, Mensch! Nun verstehe ich gar nichts mehr. Also ich verstehe das jetzt nicht. Gar nicht, auch nicht. Kann ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und ich... Ich verstehe es auch nicht. Macht nichts, Männer. Macht nichts. Macht gar nichts. Jetzt gehe ich einen Gang entlang in einem Polizeigebäude. Neben mir läuft ein fremder junger Mann, der drogenabhängig ist, und mein Sohn. Was werden soll? Keine Ahnung. Ich sollte mir überlegen, was wird. Tue ich aber nicht. Stattdessen sehe ich Maria vor mir. Nackt. Und mich auch. Nackt. Und es ist, als hätte ich gerade erst mit ihr geschlafen. Mein Leben ist kein Zug. Es ist vielmehr eine Kugel, eine pulsierende Kugel, die die Zeit ausspuckt und wieder einsaugt. Spuckt sie aus, ist das Vergangenheit, saugt sie sie ein, ist das die Zukunft. Ah, apropos Zukunft. In 14 Tagen wird der Ralf eine Arbeit haben, dank meiner Fürsprache. Aber er wird dann schon zweimal gefehlt haben und er kifft auch wieder. Ich werde mich mit Maria getroffen haben und sie wird mir gesagt haben, dass er nicht mein Sohn ist. Aber das werde ich ihr nicht glauben. Natürlich weiß ich das alles im Moment noch nicht. Der Vorhang ist gefallen. Aber nur für eine kurze Pause. Gleich hebt er sich wieder und ich sitze erneut in diesem Theater, das ich bin. Wie geht es weiter? Was soll werden? Was sage ich meiner Frau? Was sage ich meinen Töchtern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann das sein, dass Sie eine totale Meise haben? Ja, mein Sohn, das kann gut sein. In einem Zug. Hörspiel von Holger Böhme. Es sprachen Hans Axel Prahl, Ralf Fabian Zapatka, Pierre Lars Rudolf, Fritz Klaus Manchen, Polizist 1 Gerald Schale, Polizist 2 Florian Müller-Mohrungen, Musik Lutz Glandin, Ton Bernd Bechtold und Wenke Decker, Regieassistenz Anuschka Trocker, Regie Barbara Plensat, Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg und Deutschlandfunk 2005.